Hallo, hier ist Admin Mimedi, ihr hört gerade Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Grappi, 2 knots in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölferadio, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in dieser Saison 2018-2019. Ja, und wie hätte es schöner ausgehen können, diese Saison, wenn nicht mit diesem grandiosen 8:1 Rekordsieg und dem, ja, mit dieser Qualifikation für Europa. Tolle Sache, da wollen wir natürlich nochmal drüber reden, über das Spiel am Samstag, über die Saison des VfL, aber auch, was heißt das jetzt für uns nächstes Jahr in Europa? Europapokal, Europapo. Maximiano, jetzt mit einem schönen langen Ball auf dem Flügel. Roussillon schon wieder gestartet. Und den nimmt er sensationell an und ist im 16er unterwegs. Er kann sich behaupten, spielt quer. Und da ist er ist rechts mit Tor! Tor! 6:0 für den VfL Wolfsburg. Und jetzt belohnt sich der für mich mit bestem Mann auf dem Platz. Er ist rechts mit Jai, mit einem Tor. Und er wird geherzt auf der Bank. Ist das geil, liebe Zuhörer, ist das geil! Wahnsinn, ausgerechnet Rex Bidjai, du hast gesagt, belohnt sich. Hat das einladende Tor vorbereitet oder halb vorbereitet heute schon. Und jetzt ist er selber, der das Netz zappeln lässt. Boah, viel emotionaler und viel geiler geht es nicht. Ja. Ein 8:1 der besseren Sorte, hatte ich ja noch im Spiel geschrieben. Sehr schön, sehr schön. Ja, da wollen wir natürlich nochmal drüber reden. Ihr habt gemerkt, man ist so leicht aus dem Sattel gegangen bei Wölfe Radio Arena Live, André und ich. Ja, da ist natürlich bei so einem Spiel gibt es halt kein Halten mehr. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, von einer halben Stunde noch im Kaufhof aufgewacht, weil ich da durchgezogen habe und gesoffen habe. Aber wir wollen das natürlich besprechen, diese ganze Geschichte. Das Märchen des VfL Wolfsburg vom Abstiegskandidaten zum ja, Europa League. Na, Qualifikanten ist es ja nicht, Teilnehmer nächstes Jahr. Und da habe ich mir ja meine Kitchen Gang wieder eingeladen, schon einige Male zu Gast gewesen, Wölfe Radio in dieser Saison. Und mit ihnen werde ich diese, nicht nur diesen Spieltag, sondern die Saison nochmal ja, Revue passieren lassen. Und das einmal der Wolfsblock-User Wolle Grün. Grüß dich, Wolle. Ja, grüß dich, Lenny. Ja, und auch mit der Wolfsblock-User Schnitzelaus. Grüß dich. Guten Tag, Lenny. Ja, ja, ja. Der ist, hört eigentlich auf den Namen Basti, deswegen war so ein bisschen dann auch wechseln, was die Bezeichnung angeht. Aber unter Schnitzelaus bisher unterwegs. Ja, Lungs, habt das verdaut? 8:1, wie geil war es für euch? Ihr wart ja sicherlich auch im Stadion. Das Gegentor liegt mir noch schwer im Magen. Ja. Ich ärgere mich immer noch, dass der Brekalo am Ende das 9:1 nicht noch gemacht hätte. Der war schön Fünfter gewesen. Oh, das wäre doch die Kirsche auf der Torte. Obwohl, nee, das kann man gar nicht sagen. Das Spiel war schon an sich die Kirsche auf der Torte. Ja, nicht so entscheidend. muss man glaube ich, auch sagen. Also, das war auch, was so von den Rängen wieder kam. Wout Weghorst hinterher nochmal die Stimmung gelobt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber es war im Zusammenhang auch mit Fanmarsch. War es ein perfekter Fußballtag in Wolfsburg? Oder gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, Meisterhelden waren auch noch da, fiel mir noch ein vom Spiel. Ja, alles, hat alles gepasst. Mhm. Wetter war gut, Weinfest war ja auch noch, da war ja auch voll gewesen, also Weinfest. Nur das Weinfest. Und die Besuche. Ja. Nein, ja. Großartiger Tag. Ja, absolut. Also ich war schon wirklich begeistert auf dem Weg zum Stadion. Ich habe den Fanmarsch dann halt auch gesehen. Ich habe ihn leider nicht begleiten können, aber dann kommt mir die Meistermannschaft noch alle entgegen, ne? Inklusive Kajubi, aber das ist ein anderes Thema. Das, gegen auch, das war auch geil, ne? Gegen Augsburg steht er da. Gegen Augsburg steht er da im Wolfsburg-Trikot. Ausgerechnet Kajubi. Ja, ja. Ausgerechnet Kajubi. Ja, und dann, ich hatte auch noch ein persönliches Erlebnis, dass ich meinen Neffen mitgenommen habe. Der war das erste Mal im Stadion, 9 Jahre alt. Und der war völlig geflasht. Also der wird dieses Erlebnis auch nicht der vergessen. Wird, ne? Da wird, glaube ich, die nächste Generation VfL-Fan herangezüchtet ja, werden. Definitiv. Ja, irgendwas gewesen, was man so ein bisschen als Haar in der Suppe bezeichnen kann, ja, war nicht ausverkauft, würde ich sagen. Ne? Also das ist so ein Ding, da, naja, schämen will ich nicht sagen, aber da kriegst du natürlich Lack für sowas, also von Fans. Und in dem Fall muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu Recht, oder wie seht ihr das? Also dass du es nicht schaffst, komplett voll zu machen, zumindest was den Heimbereich angeht, ist doof. Finde ich am letzten Spieltag. Ja, das ist wirklich schade. Klar, Gründe gibt es nicht wirklich welche, denke ich. Die haben genug Leistung gezeigt, die ganze Saison über. Das Ziel war auch eindeutig, in Europa zu landen. Ich weiß nicht, warum man nicht hingehen sollte. Ja, ist ja nicht so, dass wir Wittingen sind, ja? Nee, klar, vor allen Dingen. Haben mehr Einwohner haben wir schon. Auch zu Hause, ich weiß nicht, wie viele Heimsiege wir geholt haben, muss ich nochmal nachgucken. Kann ich natürlich auch gleich tun. Aber das also ist jetzt nicht so gewesen, als ob man sich es nicht verdient hätte, dass man da mehr Zuschauer bekommt. Also da muss so viel kaputt gegangen sein in den vergangenen Jahren. In den letzten beiden Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da so ein bisschen ratlos, möchte ich mal sagen. Ja. Also ich glaube, wir hatten früher mal so einen Stamm von so rund, sagen wir mal, 25.000 Wolfsburger Fans, die eigentlich relativ stabil immer kamen, und der Rest waren dann die Gästefans. Und jetzt bin ich der Meinung... Sogar auch in den letzten beiden Saisons. Sogar in den letzten beiden Saisons haben wir diesen Schnitt sogar halten können, mehr oder weniger. Und jetzt, zu Beginn dieser Saison fing es schon an, dass da rund 1.500 Dauerkarten weggefallen sind, plus diese Fans, die sich dann halt immer relativ kurzfristig wetterabhängig oder tabellenstandsabhängig entscheiden. Also ich glaube, das sind so rund 2.000 Fans, die uns da definitiv fehlen. Also hätten wir zu besten Zeiten am letzten Spieltag gegen Augsburg gespielt, ich glaube nicht, dass wir das Stadion ausverkauft hätten. Ich glaube, wir wären dann auch bei 28.000 gelandet, nur dass der Bereich über den Gästefans halt voller mit grünen T-Shirts gewesen wäre. Also ich vermute, wir haben so rund 2.000 verloren und die gilt es jetzt irgendwie zurückzuholen. Ne? Ja, vielleicht fehlt so ein bisschen noch die In-Stadion-Geh-Kultur. Ja. Ne, dass eigentlich viele dann auch nur hingegangen sind, weil sie Dauerkarten haben, aber vielleicht auch nicht bereit sind, Einzelkarten zu kaufen, weil sie jetzt keine Dauerkarte mehr haben, weil sie die nicht mehr haben wollten. Ja, also das wird ja auch von Vereinsseite ja auch diskutiert, wie man das verbessern kann. Hat ja in der vergangenen Woche Michael Meske zu Gast, VfR-Geschäftsführer, der da auch ja nochmal vehement darauf hingewiesen hat, oder sehr bestimmt auch darauf hingewiesen hat, dass man da versucht, sehr viel dran zu tun und sehr viel dran zu machen und insbesondere auch das Stadionerlebnis an sich ja auch zu verbessern. Da müssen wir halt, glaube ich, ein Stückchen weit abwarten, plus den sportlichen Erfolg, den es da gibt, da, ja, den wir jetzt ja haben. Das könnte vielleicht dann noch ein Übriges tun. Und das Ego der Leute, die die Dauerkarte gekündigt haben. Ich glaube, Ego ist auch ein Arschloch. Sprich, die Leute, die dann damals vor einem Jahr gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock mehr, mir reicht's. Die haben das ja auch rumposaunt, vermute ich mal, auch gegenüber Arbeitskollegen oder Nachbarn. Wollen jetzt nicht als Unfaller dastehen. Die wollen jetzt nicht als Rückwärtsruderer dargestellt werden. Und ich glaube, dieses Ego... ja, da fällt mir gerade ein Wort ein, das ich jetzt aber nicht nenne. Also Ego ist wie gesagt ein Arschloch und vielleicht wäre das auch ein Ansatz, dann so ein bisschen diese Fans vielleicht auch von Seiten VfL zurückzuholen und zu gucken, schreiben wir sie mal an und sagen, hier. Sie hatten noch mal eine Dauerkarte, wollen sie nicht wieder eine? Wollen sie nicht wieder eine haben, ne? Wir haben ja sogar... Ich denke mal, die Chancen sind nicht schlecht, dass zur neuen Saison wieder mehr Dauerkarten verkauft werden. Ne, also das größte Stadionerlebnis, dafür wurde ja genug Werbung gemacht diese Saison, das ist halt das Spiel selber, ganz klar. Von daher gehe ich mal, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann nächste Saison wieder ein bisschen besser aussieht. Gut, durch mehr Dauerkarten verkaufen. Müssen wir, glaube ich, abhaken oder abwarten letztendlich auch. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen Wasser in den Wein kippen möchte, dann ist es, glaube ich, die Geschichte vom 8:1. Wie gesagt, der höchste Bundesliga-Sieg des VfL Wolfsburg. Davor hat es noch ein 7:1 gegeben gegen Gladbach und 6:0 gegen Köln. Das waren so die mit der entsprechenden Tordifferenz. Aber 8:1, das hat man noch nie gehabt. Und ja gut, über das Spiel selber müssen wir jetzt, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel reden. Können wir gleich gerne noch machen. Aber Augsburg hat sich ja da abschlachten lassen wie nur irgendwas. Aber ich möchte einmal auf die Rolle auch eingehen von einem, der da uns verlassen hat oder verlassen wird, nämlich Bruno Labbadia. Da, ja... Hat er jetzt quasi den Abschied bekommen, den er sich selbst auch erträumt hat? Also, dass er gezeigt hat, was alles unter ihm auch machbar ist? Glaubt er, ist das so ein Ding gewesen, wo er sagt, dass er auch mit sehr breiter Brust jetzt... Na, das war das Finale eigentlich zu der ganzen Arbeit, die er die ganze Zeit bewegt hat oder was er alles bewegt hat, die Saison über. Das heißt, es war nicht zwingend nötig, dass man dafür ein 8:1 machen muss. Ja, ja, aber das 4:0 hätte auch gereicht, sicherlich, um sehr zufrieden aus der Saison zu gehen. Was ich halt cool fand, war, dass er auch als es, glaube ich, schon 5 oder 6-0 stand. Weiter. Ja, beim 8-1 hat er nur angezeigt, noch ein Tor. Ein Tor hat er als erstes gesagt. Eins noch. Und das, wie gesagt, das muss ich sagen, das ist dann auch völlig zu Recht dann in Lobeshymnen dann auch übergegangen. Absolut, also das so zu brennen bis zur letzten Minute, also es wäre auch ein geiler Abschied gewesen, wenn wir nur 6-0 gewonnen hätten, ja, oder 5-0 oder 4-0. Selbst das wäre ja auch okay gewesen. Aber alleine mit der Qualifikation für Europa, tolle Geschichte. Und ja, wenn man bedenkt, was er auch für einen schwierigen Start hatte hier bei uns, da hören wir noch mal rein, wie es denn tatsächlich im Stadion dann geklungen hat hinterher. Ja, also völlig zu Recht gefeiert worden, der Bruno. Vorm Anpfiff gab es ja noch wieder so ein Abschiedsgeschenk. Ein sehr kurzer Handschlag mit Jörg Schmadtke, wie ich ihn beobachtet habe, was das angeht. Ja, wird Bruno Labbadia dem VfL Wolfsburg fehlen, Wolle? Also ich habe mich ja das letzte Mal, als ich in der Sendung war, über ihn aufgeregt, dass er ja kurz davor seinen Abschied verkündet hat. Und ich habe ihm ja damals auch unterstellt, dass er eigentlich schon Plan B in der Tasche hat. Momentan zeigt sich das nicht. Er wird uns vielleicht fehlen, ja, ist wirklich schwer zu sagen. Er hat in diese Mannschaft mit den Neuzugängen und mit dem Spirit, hat er auf jeden Fall einen Mannschaftsspirit reingebracht. Das ist definitiv seine Handschrift. Also auch die Spielweise kann man schon sehen, das war seine Handschrift, Diagonalpässe, schnelle Außenspieler. Also er wird uns fehlen, aber hängt ein bisschen davon ab, wie der, also ich vermute, den neuen Trainer, den sie jetzt, den Glasner, der wird schon einen ähnlichen Spielstil verfolgen und auch eine ähnliche Fitness. Das heißt, wenn der es schafft, diese Mannschaft auf ein neues Level zu bringen, dann werden wir ihn nicht vermissen. Und der Hintergrund, warum Schmadtke das getan hat, der hoffe ich mal einfach auf seine Kompetenz, dass er gesagt hat, ich möchte diese Mannschaft spielerisch noch entwickeln und nicht nur mental. Mental ist er auf dem Niveau, spielerisch ist noch Luft nach oben. Also es ist wirklich eine Glaskugelguckerei, aber ich hoffe nicht, sagen wir es mal so, ich hoffe nicht, dass wir ihn vermissen. Labbadia? Mhm. Ja, das wäre das Beste, wenn wir ihn nicht vermissen werden, ne? Also zumindest als Trainer. Vielleicht also sind, als Menschen schon, aber... Sind die Fußstapfen sehr groß, die er hinterlässt? Jetzt auch, wenn man das Gesamtwerk Labbadia mal betrachtet in Wolfsburg? Oder war er dann doch nicht lange zu groß sind sie, glaube ich, gar nicht mal unbedingt, weil... die Gene sind ja trotzdem noch in der Mannschaft vorhanden und sagen, die Mannschaft eigentlich im Kern auch so bestehen bleibt. Ich denke mal, da werden wir noch weit drauf aufbauen können. Das heißt, die Fußstapfen sind nicht zu groß, beziehungsweise sind sie so, dass man den Weg weiterführen kann. Kommen wir mal zur Mannschaft selber. Das 8:1, also ich glaube, und das hat ja Heise, Capo, hinterher auch gesagt, mit so einer Leistung hat nie jemand vorab gerechnet, dass sowas möglich ist. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das lag vor allen Dingen daran, dass die Mannschaft sich ja eine Woche vorher in Stuttgart sowas von desolat gezeigt hat. Also nicht nur desolat, das war gar nichts. Das war also eins von den zwei oder drei schlechtesten Spielen der Saison. Ja, vielleicht Bayern München noch. Und ja, also da kommen wir ja gleich im Rückblick auch noch genauer drauf. Aber das habe ich nicht verstanden. Und das Witzige ist, die Mannschaft hat es auch nicht verstanden. Die wissen auch nicht, warum. Ich habe nämlich hinterher Maximilian Arnold gefragt, da hören wir auch mal kurz rein. Wir haben letzte Woche zusammengestanden in Stuttgart. Da warst du total zerknirscht, sauer. Was ist passiert in der einen Woche? Was habt ihr? Ja, die Zeit ging weiter. Ne? Was da passiert ist, ich weiß es nicht. Das ist schlimm, ich kann das nicht erklären, also, was heißt schlimm, aber es ist so unfassbar, wie man, in Stuttgart haben wir ja bodenlos gespielt und auf einmal schauen wir hier so ein Ding raus, wo du sagst, ja, wie ist das möglich? Dann muss man auch sagen, Fans, geil, so, ich muss sagen, ich glaube, das war, also für mich war es mit Balsam, muss ich ehrlich sagen, so mal wieder. So wieder mal so richtig gefeiert wurden, das war ja die letzten 2 Jahre nicht, dementsprechend hat er auch gespielt haben. Und ich glaube, die Leute, die jetzt alle nicht im Stadion waren, die das geändert haben nach der letzten Saison, ich glaube, die beißen sich ein bisschen in den Hintern jetzt. Ja, völlig zu Recht gefeiert worden, die Mannschaft nach so einer Leistung. Ich meine, wann will man sie mal feiern, wenn ich da so ein Spiel. Aber das ist ganz interessant. Eine Woche vorher hat er, glaube ich, noch gesagt, das war jetzt vielleicht gegen Stuttgart so ein Weckruf zur richtigen Zeit. Aber es lässt sich ja trotzdem mal nicht erklären, dass er den nächsten Gegner so 8-1 weglascht. Also das definitiv nicht. Ja. Okay, bei Stuttgart, bei denen ging es doch um etwas noch. Augsburg, ja, man hat natürlich auch gesehen, da hat so ein bisschen mentalitätsmäßig doch noch der letzte Kick gefehlt bei denen, ja. Sommerfußball. Es war schon nicht mehr Sommerfußball. Es war auch, ich bin ja, also ich fand so weit. Unsere Mannschaft hat gebrannt halt, ne? Ja. Und das dann zusammen. Ja, klar, aber die hat einfach mal nicht gebrannt. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Weil du hättest ja mit einem Sieg letzte Woche und dem Sieg jetzt, hättest du Champions League gespielt. Ja, völlig klar. Ja, und das ist das, was ich nicht verstehe. Also. Ich meine, das ist auch mal, kommen wir auch gleich noch drauf. So ein bisschen, was so auch diese Saison auch mit ausgezeichnet hat, das war ja kein permanenter Aufwärtstrend, wie die Mannschaft, was die Mannschaft da gezeigt hat. Da gab es echt immer hohe Höhen und Tiefen. Aber das ist dann so ein Ding, war man da dann zu sorglos oder wie muss man sich das dann erklären? Und hat jetzt dann gemerkt, oh, jetzt müssen wir aber. Oh. Ich glaube, also meine persönliche Empfindung bei dem Spiel war, die sind schon mit einer gewissen Grundeinstellung reingegangen. Wir hatten ja auch nach 2 Minuten gleich eigentlich einen schönen Spielzug mit William mit einer guten Chance. Aber dann irgendwie war so mein Gefühl, dann fing dieses Unwetter da an, dann hat es geregnet wie Sau. Dann konntest du unser Kombinationsspiel halt nicht mehr so aufziehen. Die Stuttgarter haben dann gut verteidigt, haben immer über hohe Bälle über die Kette, haben sie dann versucht, über den Konter dann irgendwie dort was zu reißen. Und irgendwie finde ich hatte so das Gefühl, als wenn das Wetter uns immer irgendwie so zu dem Zeit, ich weiß, es ist eine dumme Ausrede. Bitte, ey, das Gras war zu hoch und der Schiri aber nicht umsonst hat der Rahn, nicht der Rahn, ja. Wie ist er nochmal, Herberger. Auf schlechtes Wetter gegen Ungarn gehofft, ne? Ja. Weil die spielstarken, spielstärkeren Mannschaften haben dann nun einfach mehr Probleme als Mannschaften, die da eher über einen Kampf kommen oder über also ich hatte, es war so meine Empfehlung. Okay, also ne? es war eine Verkettung von unglücklichen Umständen für dich. Und dann kamen noch Tore dazu, die irgendwie dumm fielen. Kann man ja froh sein, dass gegen Augsburg das Wetter gut war. Stell dir vor, es hätte auch geregnet. Ja, also das will ich so ein bisschen, die merkst schon, will ich das so wenig ganz so gelten lassen. Vielleicht gab es aber doch so ein bisschen Druck im Hinterkopf. Ja, man ist Favorit gegen Stuttgart. Man kann richtig was erreichen, wenn man gegen Stuttgart gewinnt und dann ist sogar Platz 4 möglich. Vielleicht war das dann auch noch ein bisschen hemmend für die Mannschaft, ohne dass sie es wirklich gemerkt haben. All but ja, hemmend. Nach den ersten 15 Minuten haben wir jetzt noch keine Gedanken gemacht eigentlich, weil die Spiele davor haben die immer eigentlich recht schlecht angefangen, fand ich. Da haben die alle mal ein schönes Fehlpass-Festival gehabt in mehreren Spielen. Du bist schwer reingekommen, das ist schon richtig. Ja. Gut, aber... Wie gesagt, also wir halten mal fest, so eine richtige Erklärung gibt es für so eine Leistungsexplosion nicht, außer dass der Gegner halt, also das ist für mich die Erklärung, der Gegner eine Woche vorher war halt eine Klasse besser als der Gegner am letzten Spieltag. Ja? Und das liegt halt daran, dass es für die einen um nichts mehr ging und die anderen haben sich in jeden Ball reingeschmissen. Und die Augsburger waren schon bockstark. Ja, weil unsere Leistung war ja auch vorzuheben. Ist klar. Genau. Die waren richtig stark. Jo, letztendlich ist es aber so, dass wir, wenn wir nochmal, ja, nicht mal, also ein Jahr zurückblicken, Relegation gespielt haben. Wie geil ist es jetzt, dann tatsächlich nach Europa zu kommen? Und wie ist das erklärbar? Also das ist so ein Punkt, da sind wir, oder da stehe ich immer wieder auch vor einem Rätsel, weil ganz viele Spieler natürlich schon da gewesen sind, mit wenigen Ausnahmen, was so die Zugänge halt angeht. Aber wenn ich dann gucke, und das ist für mich so mit am beispielhaftesten ist ein Spieler wie Robin Knoche. Ja, die letzten Male oder die letzten Relegationsjahre ja auch schon da gewesen und auch deutlich wie der Rest der Mannschaft auch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ja, dann rettet er uns in der Relegation, Rückspiel in Kiel macht er ein Tor, dann macht er jetzt am Samstag ein Tor und schießt uns damit. Das war erst 3-0, also ab da wusste ich, die kommen nicht mehr wieder. 3-0, der ist durch. Ja. Ja, so. Also ist das wirklich nur Kopfsache oder was ist so der Punkt? Wenn wir uns mal 2 Beispiele rausziehen, Frankfurt in dem Jahr, wo sie fast abgestiegen waren und ein Jahr später in der Euroleague gekommen sind, also wirklich einen richtigen Schub gehabt haben. Schalke andersrum, letztes Jahr Vizemeister. Man kann ja die Frage stellen, wie sie da hingekommen sind. Letzten Endes waren sie Vizemeister. Waren sie Vizemeister und dann jetzt spielen sie, jetzt sind sie Viertletzter. Also das ist für mich auch immer ein Thema, manchmal identische Mannschaften mit einem neuen Spirit, mit einem guten Lauf, mit einem manchmal noch ein bisschen Spielglück, Matchglück, vielleicht auch, wir hatten einen guten Start in der Saison, wir haben gute Leute dazu gekauft, in Leverkusen stark gespielt, ich meine, da kommen wir noch beim Rückblick drauf. Und ich glaube, dann kann sich so eine Eigendynamik entwickeln, gerade wenn du spielerisch eigentlich eine Klasse besser bist, was Wolfsburg ja war, auch letztes Jahr schon oder vorletztes Jahr. Nur die sind, wir haben auch letztes Jahr keinen guten Start hingelegt in die neue Saison. Das war auch alles durchwachsen, haben uns dort auf dem 8., 9., 10. Platz rumgekrebst, damals 2017. Und jetzt waren wir plötzlich am Anfang Tabellenzweiter, Dritter, Fünfter. Ja, ja. Das macht, glaube ich, noch ein bisschen Tabelle, was anderes. Das glaube ich auch. Aber ich glaube dann schon, dass es auch größtenteils eine Mentalitätsfrage gewesen ist. Und ich habe, oder wie man hinterher nach dem Spiel jetzt gegen Augsburg, ist Robin Knoche auch genau auf das Thema mal angesprochen worden, wie das denn sein kann, diese Entwicklung auch der Mannschaft und dann natürlich dann auch von ihm persönlich. Wir haben einfach wahnsinnig viel gearbeitet im Sommer. Wir wussten, oder der Trainer, oder das ganze Team eigentlich hat gewusst, woran es liegt. Wir haben extrem an unserer Fitness gearbeitet. Und ich denke, man sieht einfach, dass uns das gut getan hat. Klar, die letzten Minuten waren dann ein bisschen wild, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit, aber ich glaube, man hat gesehen, was wir für ein Tempo gehen können und das über die ganze Saison, dass wir uns das einfach auch verdient haben und dass das auch ein Schlüssel zum Erfolg war. Also, Fitness, für ihn der Punkt. Für euch auch? Auch. Also ein Hauptgrund, das definitiv, dass man auch wirklich umsetzen kann, was man sich vornimmt. Das ist ganz klar, das ist ein Basic. Ne? Ja. Hat ja schon damals Magath bei uns bewiesen, mit seinem schönen Hügel. War auch absolutes Basic gewesen für die Meisterschaft vor 10 Jahren. Aber wenn es so einfach ist, warum macht man das dann immer? Das frage ich mich halt immer. Also wenn alle wissen, es liegt genau da dran. Es liegt genau da dran und dann macht man es nicht. Oder warum macht man es nicht? Also was ist das? Ist das Faulheit oder was ist das? Es liegt ja nicht nur daran. Ne? Ja. Das heißt, man muss ja auch bereit sein dafür. Ja? Man kann auch Konditionen vermeintlich bolzen, aber irgendwie nicht richtig Gas geben als Mannschaft oder einzelne Spieler. Ja? Dann bringt ja die Kondition auch nichts, wenn man sich trotzdem nicht versteht mit seinem Nebenmann auf dem Platz. Also sprich, Grüppchenbildung ist halt auch noch so ein Punkt. Ich finde, die ganze Reise mit dem Erfolg jetzt gegen 8-1 fand ich eigentlich in der letzten Saison gegen Köln angefangen. Eigentlich 4-1, glaube ich. Ja, bei dem 4-1, also als Wiedergeburt quasi, oder was? Ja, ich finde, es ist da gestartet. Das war eigentlich so das erste Mal dann, in der letzten Saison, wo man gesehen hat, da lebt ja eigentlich was in der Mannschaft. Die können ja eigentlich was. Ne, das war auch mit die ersten Male, dass wirklich mal zum Beispiel Brekalo und Steffen gemeinsam gespielt haben. Das heißt, die haben beide zusammen gespielt und genau haben das zeigen können, wofür sie auch eingekauft wurden. Das heißt, auf Außen Gas geben. Das haben sie gegen Köln auch schon gemacht und das ist dann fortgeführt worden in der Relegation gegen Kiel. Und das war, denke ich mal, so vielleicht auch der Anfang, dass man dann eigentlich auch schon mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung gegangen ist. Die Mannschaft hat gesehen, wir können ja was, auch zusammen. Ja. Und entsprechend haben sie mehr Bock gehabt, eben auch zu bolzen. Wir wollen mehr, wir können nämlich mehr. Naja, und dann kam halt auch zu Beginn der Saison noch hinzu, dass wir dann auch oftmals in den letzten Minuten mal einen Siegtreffer oder einen Ausgleich gelandet hatten. Also wir konnten uns selber beweisen, durch die Fitness, die wir haben, haben wir immer die Möglichkeit, noch zurückzukommen. Das fing ja schon gegen Schalke an, machen wir ja noch einen Rückblick, aber wo Ginczek dann zum Ende das Ding gedreht hat. Ne? Und da sind wir natürlich alle auch abgegangen im Stadion und die Mannschaft an sich auch. Oder aber zum Ende der Hinrunde, der Hinrunde gegen Augsburg, das Ding, ja, wo dort der Abschlag kommt und die in der 92. Minute nochmal so einen Sprint hinlegen, der Steffens und der Gerhard geht mit. Und du beweist dir selber, wenn du arbeitest und bis zum Schluss noch voll drauf gehst, kannst du dich selbst belohnen. Das war mein Tor der Saison, finde ich, ja. Gegen Augsburg, das ja. 3-2. Das fand ich auch mega, ne? Das war ein super Tor. Und so kommt dann halt auch ein Stück weit die Eigendynamik. Denn kommt manchmal vielleicht noch ein bisschen Glück dazu und schon hast du dann plötzlich einen Lauf. Und die Qualität, die immer da war. Ne? Ja, teile ich ein Stück weit auch, weil es natürlich auch mich total bestätigt, was ich immer gesagt habe. Und jetzt wisst ihr, was kommt. Hast du Statistik geführt? Liebe Wölfe-Radio-Zuhörer. Oh, ich habe Stratege. Natürlich, weil ich das immer deutlich herausgestellt habe und einen kleinen Disput auch hatte während der Saison mit unserer verletzten Nummer 1, mit Kuhn Castells, der mich nach einem Spiel, so ein bisschen abkanzelte, als ich ihm sagte, letztes Spiel seid ihr deutlich mehr gelaufen, habt ihr gewonnen, nächstes Spiel habt ihr weniger gelaufen, habt verloren. Also sind das nicht interessiert, solche Zahlen? Und Bayern München würde am wenigsten laufen und am meisten Spiele gewinnen? Ja, die können ja auch Fußball spielen. Also noch mit aber so wenig laufen die auch nicht. So wenig laufen die auch nicht. Unter anderem sind sie im Rückspiel bei dem 6-0 auch mehr gelaufen als der VfL. Aber die berühmte Lenny-Serie habe ich danach ins Leben gerufen und immer geschaut, ob der VfL das Spiel gewinnt, wenn er mehr gelaufen ist beim Gegner. Und siehe da, 46 Punkte von den 55, die der VfL geholt hat, hat er geholt, wenn er, das, wenn er mehr gelaufen ist als der Gegner. So, jetzt kommt ihr. Das ist ja überraschend. Ja, ja, ja. Und ist normalerweise, also und verloren, obwohl sie mehr gelaufen sind, haben sie dann gegen Mannschaften wie Dortmund und Bayern und gegen Leipzig, also gegen die Top 3, da sind sie zwar mehr gelaufen, haben aber das Spiel verloren. Und gegen Stuttgart sind sie auch mehr gelaufen, aber nur und haben verloren, aber jetzt ist vor zwei Wochen. Aber da haben sie 20 Meter mehr gelaufen. Das zählt nicht, hätte ich jetzt was gesagt. Ja, das also, war das Wetter. Das war das Wetter. Das war der Sprint von Yunus Malli, als er eingewechselt worden ist. Ey. Wie das gefühlte Wetter war das auch gefühlt weniger gelaufen. Also, wie gesagt, müssen wir jetzt, ich mache das ja auch mal ein bisschen spaßig hier und so. Letztendlich müssen wir auch gar nicht, glaube ich, drüber reden. Also, wenn das nicht ein Hinweis darauf ist, und das, was ihr auch gerade gesagt habt, dass jetzt der Kollege Glasner, wenn er kommt, die erstmal nochmal richtig auf links dreht, also bis das Gedärm raushängt aus der Lunge. Ja. Das ist auch so das Image, was ich ja bis jetzt eigentlich mitbekommen habe von ihm, dass er auch dass er, ordentlich dass er auch schleift. Ja, ja. Mhm. Ich meine, das lohnt sich doch. Und diese Saison ist es doch. Und wenn du so Spieler hast wie Weghorst, ja, dann muss ich nicht, also dann ist ja klar, dass der läuft vorne weg, auch die schlimmsten Trainingseinheiten. Ich glaube, selbst danach ist er noch nicht ausgelastet, was das angeht. Und man wundert sich, dass Freiburg jetzt über Jahre es immer schaffen, dem Abstieg zu entrinnen. Und über Jahre, seit Streich da ist, ist Freiburg, die, glaube ich, kannst du selber statistisch nochmal nachgucken. Das gucke ich natürlich gleich nach. Aber ja, ich bin der Meinung, die sind die Mannschaft mit Abstand, die meisten Meter zurücklegt pro Spiel. Also die mit der höchsten Laufleistung. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass dies nicht immer nur durch Zufall oder durch glückliches Händchen, sondern durch wirklich knallharte Arbeit schaffen, immer die Klasse zu halten. Ja gut, sie haben ja auch, muss man ganz ehrlich auch gestehen, sie haben ja auch wenig Möglichkeiten sonst. Ja, das ist ihre einzige Chance, aber sie schaffen es darüber immer wieder. Ja. Nicht nur die, auch Standards. Ja, ja, das, sie auch viele, ja das heißt, das ist ja alte Fußballer. Die wissen, wenn man halt nicht so Möglichkeiten hat, Einzelspieler zu holen. Also der SC Freiburg ist in dieser Saison im Schnitt 120 Kilometer gelaufen als Mannschaft. Und da gucken wir noch mal drauf, wie der VfL unterwegs gewesen ist. Der war sicherlich auch keine schlechte Laufleistung, die der VfL da angeboten hat. Ich glaube, 120 ist schon ordentlich. 120 ist überragender Wert für eine Mannschaft. Das ist schon super. Ja, der VfL Wolfsburg ist 117 gelaufen im Durchschnitt. Mhm. Auch ein guter Wert. Mhm. Also gar keine Frage, was das angeht. Na, nur mal, können wir mal den richtig großen Vergleich machen, weil es ja angesprochen worden ist. Nehmen wir mal die Bayern. Nehmen wir mal die Bayern, ja. Wie die unterwegs gewesen sind in dieser Saison. Dass natürlich ganz viel auch wettmachen können über die spielerische Klasse, die sie letztendlich haben. Und dann nochmal, ja, auch, weil Dortmund ja auch zu blöd war, muss man ganz ehrlich sagen, auch verdient deutscher Meister geworden sind. Insofern haben sie halt dann das angenommen, die Chance, die sie dann doch noch hatten. 115 Kilometer sind die gelaufen. Also es ist, ist jetzt auch nicht so wenig, sagen wir es mal so. Ne? Aber gut, dann würde ich sagen, werden wir an dieser Stelle die Lenny-Serie ad acta legen und nächste Saison wiederbeleben, ja, was das angeht. Wird schwieriger. Und den Inbegriff des Laufspiels beim VfL Wolfsburg jetzt nochmal sozusagen feiern. Und das tun wir natürlich mit einem Mitschnitt von Wölfe Radio Arena Live vom Samstag. Jetzt ist Ginzek, der einläuft, kriegt den Ball, aber Querschläger zu Rex Bitschei. Schießt, Junge, schießt! Legt rüber zu Weghorst, Weghorst! Schießt! Tor! Tor! 4:0 durch Wolfsburg! Weghorst! Und jetzt ist der Deckel drauf! Ja, habe ich ja schon gesagt, habe ja auch spaßhalber mal eine Facebook-Umfrage gestartet, ne, mit zwei Antwortalternativen. Wer ist für euch der VfL-Spieler der Saison? A, Wout Weghorst oder B, ich verstehe die Frage nicht. Also klar, man kann natürlich auch über Jérôme Roussillon nachdenken, der ja auch eine überragende Saison gespielt hat. Auch viele Leute, die ja ein Comeback gegeben hatten. Kun Kastels hat bis zu seiner Verletzung auch wieder überragend gehalten. Aber Wout Weghorst ist für mich das Gesicht dieser Mannschaft. Alle Spiele gemacht, 17 Buden gemacht, dazu noch 7 Vorlagen. Überragender Typ, also auch abseits, also ehrgeizig bis es kracht. Er ist ja vom letzten Training, hat ihn Labbadia ja zum Duschen geschickt, ja, weil er sich so geärgert hat, dass er im Training die Tore nicht gemacht hat. Und dann kommt er hin und macht 3 gegen Augsburg. Wie viel Gold ist er wert für den VfL Wolfsburg? Richtig viel. Du hast richtig schon gesagt, er ist das Gesicht der Mannschaft eigentlich. Er sinnbildlich steht da für die Mannschaft da. ne, was die jetzt eigentlich geleistet hat die Saison über. Und er geht vorne ran. Ja. Also der ist natürlich wirklich ein Haufen Kohle wert. Also, ja. Also wer da um die Ecke kommt, hier 20, 30 Millionen. Nee, mittlerweile kriegt das auch nicht mehr. Das ist auch so ein Punkt. Die haben ja auch quasi jetzt, wir rechnen ja minütlich mit der Vertragsverlängerung, beziehungsweise was ja dann ja eigentlich nur eine Gehaltsanpassung, glaube ich, ist. Da oben, weil ja. Laufzeit ist ja eigentlich noch okay. Aber das muss man natürlich sagen, weil er ist für mich der fleischgewordene Slogan Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Der arbeitet wie ein Verrückter. Der kann Fußball spielen, haben wir am Samstag wieder gesehen. Also gerade das 1-0, was er da so über den Gegner noch rüberlupft und dann sich mit dem Seitfallzieher noch reinmacht. Und er bringt die Leidenschaft mit, damit. Und der regt sich auf. Und weißt du, was für mich die größte Leistung ist? Der, glaube ich, seit dem vierten Spieltag ist er mit 4 gelben Karten rumgelaufen. Ja. Er hat auch eine unwahrscheinliche Disziplin dabei, dass er den eben nicht dann irgendwann die 5. kassiert hat. Ja, und so. Nicht unbedingt eigentlich auch wie ein Idiot irgendwo reinjagten die Gegner oder sowas, ja. Sondern eher mit Auge, einfach nur, er übt ja Druck aus auf den Gegner. Das heißt, er grätscht dann nicht wild rum, sondern er übt Druck aus, rennt da hinterher und alles und zwingt die zu Fehlern einfach nur. Und er pusht das heißt, die Mannschaft. Ja, ich wollte sagen, er übt Druck auf die Mannschaft aus, auf genau, die eigene Mannschaft. Er pusht damit die Mannschaft. Und was er da, also hat man ja auch bei der einen oder anderen Szene gesehen, wenn er sich über seine Mitspieler geärgert hat, wenn er ins Pressing gegangen ist und hat keiner mitgemacht, gegen Stuttgart war es zum Beispiel der Fall, dann faltet er die zusammen. Und das nach so kurzer Zeit, wie er da ist. Dann übt der Druck ja auf beide Mannschaften aus. Ja, genau. Also das ist der einzige Bundesliga-Spieler. 21 Spieler haben dann Druck. Nur weh geben. Das ist aber ein Spieler, zum Beispiel, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal im Wölferradio gesagt, der erinnert mich doch ein bisschen von der Mentalität an De Bruyne, nur noch ein bisschen extrovertierter. Aber De Bruyne war auch einer, der technisch natürlich nochmal ein anderes Niveau hatte. Aber der trotzdem, ja, der sich geärgert hat, wenn er nicht mal einen Einwurf gekriegt hat. Oder der Give me the ball, Motherfucker. Ja, der hat sich über alles aufgeregt und auch über seine eigenen Mannschaftskameraden, weil er den Sieg wollte, weil er gewinnen wollte, weil er ein Tor schießen wollte. Und das sind Mentalitätsspieler, die brauchst du in der Mannschaft. Und die hatten wir definitiv. Ja, die letzten 2 Jahre hatten wir keine Mentalitätsspieler. Wir hatten noch Origi. Ja, ne? Siehst du, was, naja, der wartet nur auf die Ecke. Der wartet nur auf die richtige Ecke, ja, genau. Naja, aber lass mal das. Nee, ist natürlich vollkommen richtig, weil das ist halt auch so ein Punkt und das müssen wir auch Labbadia ja dankbar für sein, weil er den ja schon gescoutet hat, noch quasi bevor es überhaupt in die Relegation ging. Aber natürlich dann auch Schmadtke und Schäfer, die dann den Deal finalisiert haben, gesagt, jawohl, das ist unser Mann. Plus die anderen Neuzugänge waren ja überschaubar viele. Ich meine, und die haben alle funktioniert, muss man ja sagen. Perwan war genau im richtigen Moment da, als Castells ausgefallen ist. Da habe ich schon gedacht, ach du meine Güte. Ja, und Perwan hat es sehr gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Absolut. Ja. Einmal frei, als wäre die Nummer 1. Als wäre die Nummer 1. Also deswegen wäre mir jetzt auch nicht bange, wenn wir gar keine Nummer 1 aus dem Stand jetzt, also wenn Castells noch gehen würde, wir hätten keinen adäquaten Ersatz, würde ich jetzt, hätte ich bei Perwan überhaupt gar keine Bedenken, was das angeht. Ganz auf abgesehen, dass er ein total netter Kerl ist. Und ja auch am Anfang des Wölferradios euch noch eine schöne Sendung gewünscht hat. Das wollte ich auch nochmal sagen. Und sich auch ein super Interview mal in der Schweiz gegeben hat oder Österreich über die Stadt Wolfsburg, über den Verein, über das Ganze. Er hat ein super Interview gegeben. Kann man sich mal irgendwo auslesen. Ja. Also das ist das Ding. Naja gut, Roussillon. Ja. Da, also für die Position ist für mich der beste Linksverteidiger der Liga. Da können Sie mir mit Hakimi kommen oder wer auch immer da rum. Oder jetzt Schulz für 850 Millionen. Im Kicker gab es jetzt hier die 11 der Saison, da hast du zum Beispiel Schulz hinten drin. Aber der Fatzke hat ja auch gesagt, also nächstes Jahr wird es keine schnelleren Außenspieler geben. Also da soll er nochmal bei uns gucken mit Roussillon und der Neue, der Schweizer. Ja, der Babu. Der soll ja auch eine richtige Rakete sein. Also an Dortmund, da will ich noch gar nicht weiter drauf eingehen, was das angeht, was Hans-Joachim Rummenigge da sagt, das ist mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt. Und da müssen wir gucken. Aber Roussillon auch eingeschlagen. Ginzek bis zu seiner also der kam schwer rein, war ja auch dann meistens Backup. Dann haben sie mit 2 Spitzen vorne gespielt. Hat er die Leute mitgerissen, also es war ein geiles Sturmduo auch, also die haben richtig, also die waren richtige Kanten, also hat auch funktioniert, bis er sich dann wieder verletzt hat, hoffentlich kommt da noch ein bisschen Konstanz rein, das angeht. Kurz davor hat er 3 Spiele in Folge immer das entscheidende Tor gemacht, eben, das ist auch, da siehst du, wie wichtig auch so ein Spieler ist. Ja. Und der vierte mit Felix Klaus, der kam ja am Ende auch. Also hat er auch gezeigt, dass er kein Schlechter ist. Viel gespielt dann eigentlich. Ja, ja, viele auch gespielt und so. Das ist auch kein Spieler gewesen, den man so zwingend auf der Rechnung hatte. Ja, und dann ist es wunderbar, ja, hat wunderbar funktioniert, haben alle wunderbar eingeschlagen. Und da setze ich jetzt auch mal drauf für die kommende Saison. Zwei Leute haben wir ja auch schon unter Vertrag mit João Victor, ein schneller Außenspieler, und Kevin Babu. Heißt Kevin, glaube ich, ne? Ja. Der dann ja auch den Rechtsverteidiger Konkurrenten zu William geben wird, auch bullenschnell sein soll. Das werden wir dann ja mal sehen, wie es dann in der Bundesliga ausschaut. Aber das ist so ein Ding, wo man sagt, da im Gegensatz auch zu früher, was haben wir da verpflichtet für Bankdrücker? Bankangestellte. Was ich immer oft geflucht habe, Wolle wird das sicherlich wissen, dass da manchmal keiner so richtig gegen den Ball treten kann, ja? Dass das Ding mal richtig aufs Tor geht. Das heißt, er muss ja nicht ins Tor gehen, habe ich gesagt, dann zumindest ins Gesicht vom Tor, ja? Aber ordentlich das Ding da treten. Jetzt haben wir mit Ginczek einen, der schießt, das Ding hat Pfund. Ja. Weghorst, eben sein 4-0 war es, glaube ich, ne? Bolster drauf, das Ding jagt dann die Maschen. Ein, ja. Memedi ist ja auch noch nicht so lange dabei. Der genauso, der kann auch gegen den Ball treten und das Ding kommt an. Die Arnold haben, sowieso. Die haben einen Spann und nicht nur einen Innenriss. Ja. Genau. Ja, aber das sind genau die Punkte, die uns, glaube ich, in dieser Saison stark gemacht haben. Und da wollen wir natürlich jetzt auch noch mal ein Stückchen drüber reden, über die Saison des VfL Wolfsburg.